Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. Ein Uhr, die Nachrichten. Die libanesische Hisbollah-Miliz hat die Tötung ihres hochrangigen Kommandeurs Akil durch Israel bestätigt. Akil sei den Märtyrertod gestorben, teilte die pro-iranische Schiiten-Miliz am späten Abend mit. Zuvor hatte bereits Israels Armeesprecher Hagari den Militärkommandeur der Miliz für tot erklärt. Nach libanesischen Angaben kamen bei dem Angriff in einem dicht besiedelten Vorort Beiruts mindestens 14 Menschen ums Leben. Mehr als 60 weitere wurden demnach verletzt. Akil gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Hisbollah. US-Verteidigungsminister Austin äußerte in einem Telefonat mit seinem israelischen Amtskollegen Gallant seine Besorgnis über die jüngste Eskalation des Konflikts und forderte eine diplomatische Lösung. Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Türk hat nach der Explosion von Pagern und Funkgeräten im Libanon eine unabhängige Untersuchung gefordert. Türk sagte in einer Sitzung des Sicherheitsrates in New York, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Das humanitäre Völkerrecht verbiete den Einsatz von Sprengfallen in Form scheinbar harmloser Gegenstände. Bei den Explosionen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen waren im Libanon mindestens 37 Menschen getötet und Tausende verletzt worden. Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz macht Israel für die Manipulation der von ihr genutzten Geräte verantwortlich. In Frankreich wird heute die neue Regierung vorgestellt. Ursprünglich sollte dies bereits gestern geschehen. Premierminister Barnier hatte Präsident Macron am Donnerstag eine Liste von 38 Kabinettsmitgliedern vorgelegt. Offen ist, ob und in welchem Umfang Barnier Minister und beigeordnete Ministerämter auch mit Politikern aus dem linken Lager besetzen wird, das bei der Parlamentswahl vor 2 Monaten stärkste Kraft geworden war. Macron hatte es abgelehnt, die linke Sammlungsbewegung mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Barnier gehört der konservativen Partei Les Républicains an. Das Linksbündnis, Gewerkschaften und andere Organisationen riefen für heute zu Demonstrationen gegen das künftige Kabinett auf. Der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch hat die Grenzkontrollen an den deutschen Landesgrenzen als Erfolg bezeichnet. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Anzahl der Identitätsfeststellungen sei durch die Kontrollen gestiegen. Nun gelte es, die Netzwerke der Schleuser in den Blick zu nehmen. Notwendig seien Ermittlungen entlang der Schleusungsrouten in internationaler Kooperation, betonte Münch. Seit Montag kontrolliert die Bundespolizei an allen deutschen Landesgrenzen. Mehrere Nachbarländer sehen dies kritisch. Im Schengen-Raum sind Kontrollen an den EU-Binnengrenzen nur bei besonderen Bedrohungslagen erlaubt. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke will sich heute in Frankfurt/Oder ein Bild von den Vorbereitungen auf das erwartete Hochwasser machen. Dabei will der SPD-Politiker auch mit Vertretern aus der polnischen Nachbarstadt Słubice sprechen. In Frankfurt/Oder wird laut Staatskanzlei nach derzeitiger Prognose am Dienstag mit der zweithöchsten Alarmstufe gerechnet. Dabei können Grundstücke, Straßen oder Keller überflutet werden. Für den Pegel Ratzdorf wird die höchste Alarmstufe befürchtet, bei der Gefahr für Leib und Leben besteht. In Polen, Tschechien und weiteren Nachbarländern hatte Starkregen am vergangenen Wochenende zu schweren Überschwemmungen geführt. In München wird heute das 189. Oktoberfest eröffnet. Münchens Oberbürgermeister Reiter zapft traditionell das erste Fass Bier an. Der Preis für eine Maß liegt in diesem Jahr bei bis zu 15 Euro. Zum Oktoberfest werden 6 Millionen Besucher erwartet. Nach den jüngsten Anschlägen in Solingen und München wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Bei strengeren Einlasskontrollen werden erstmals Metalldetektoren genutzt. Rund 600 Polizisten und 200 Beamte der Bundespolizei sind im Einsatz. Für einige Bahnhöfe in München wurde ein Waffenverbot verhängt. In der Fußball-Bundesliga gab es am Abend ein Ergebnis: Augsburg-Mainz 2:3.

across deep blue waters to see our homes and friends once more. We shall sing back songs and chanties, say goodbye to all friends here. We shall soon trip our anchor, and for old Hamburg we shall steer. Rolling home, rolling home, rolling home, rolling home, rolling home, across the sea. Rolling home, rolling home, rolling home, to dear old Hamburg. Rolling home, rolling home, rolling home, dear land. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. Zwei Uhr die Nachrichten. Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Türk hat nach der Explosion von Pagern und Funkgeräten im Libanon eine unabhängige Untersuchung gefordert. Türk sagte in einer Sitzung des Sicherheitsrates in New York, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Das humanitäre Völkerrecht verbiete den Einsatz von Sprengfallen in Form scheinbar harmloser Gegenstände. Der libanesische Außenminister Habib machte Israel für die Explosionen verantwortlich und warnte vor den Gefahren eines sich ausweitenden Kriegs. Bei den Explosionen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen waren im Libanon mindestens 37 Menschen getötet und Tausende verletzt worden. Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz macht ebenfalls Israel für die Manipulation der von ihr genutzten Geräte verantwortlich. Israel hat sich aber bislang nicht zu den Angriffen bekannt. Die libanesische Hisbollah-Miliz hat die Tötung ihres hochrangigen Kommandeurs Akil durch Israel bestätigt. Akil sei den Märtyrertod gestorben, teilte die pro-iranische Schiiten-Miliz am späten Abend mit. Zuvor hatte bereits Israels Armeesprecher Hagari den Militärkommandeur der Miliz für tot erklärt. Nach libanesischen Angaben kamen bei dem Angriff in einem dicht besiedelten Vorort Beiruts mindestens 14 Menschen ums Leben. Mehr als 60 weitere wurden demnach verletzt. Akil gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Hisbollah. US-Verteidigungsminister Austin äußerte in einem Telefonat mit seinem israelischen Amtskollegen Gallant seine Besorgnis über die jüngste Eskalation des Konflikts und forderte eine diplomatische Lösung. Bundesaußenministerin Baerbock hält an der Unterstützung der Ukraine mit Waffen fest. Die Grünen-Politikerin sagte bei einem Wahlkampftermin ihrer Partei in Potsdam, anderenfalls sei dies das Ende der Ukraine. Der Krieg sei dann vorbei, wenn der russische Präsident Putin seine Truppen zurückziehe. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte gestern Kiew besucht und der Ukraine einen EU-Kredit in Höhe von bis zu 35 Milliarden Euro versprochen. Präsident Zelensky sprach auf der gemeinsamen Pressekonferenz von einem Siegesplan, den er noch in diesem Jahr umsetzen wolle. Dafür hoffe er auf Rückendeckung von US-Präsident Biden. Dieser empfängt Zelensky am kommenden Donnerstag in Washington. Anfang der Woche will der ukrainische Präsident an der UNO-Generalversammlung in New York teilnehmen. Dort trifft er am Montag auch Bundeskanzler Scholz. Dieser bekräftigte am Abend bei einem Bürgergespräch seine Ablehnung, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen. Der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch zeigt sich besorgt über eine Zunahme der Gewalt gegen Politiker. Man sehe in diesem Jahr nochmal eine deutliche Steigerung der Fallzahlen bei Straftaten gegen Amts- und Mandatstragende gegenüber dem letzten Jahr, sagte Münch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Situation sei sehr angespannt und könne durchaus noch schlimmer werden. Auch von der linken Seite würden stärker Straftaten begangen. So habe das BKA von Anfang Mai bis Ende Juli 18 Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzungen und Brandstiftungen gegen Mitglieder der AfD gezählt. Der BKA-Chef stellte klar, dass Vertreter der Grünen weiterhin am häufigsten attackiert würden. An zweiter Stelle folge aber die AfD.